Wien 2, Franz Hochedlinger Gasse 26. Wohnung der Familie Fischbach. Amalia Fischbach wurde am 20.07.1885 in Losiatz, Galizien, geboren. Sie war Mitglied einer großen jüdischen Familie. Ein Teil der Familie lebte in Villach. Moritz Fischbach ist am 20.02.1882 in Niskornovi, ebenfalls Galizien, geboren. Er heiratete seine Cousine Amalia und ist mit ihr nach Villach gezogen, wo sie ein kleines Geschäft hatten. Später zogen sie nach Wien und Moritz Fischbach arbeitete im Unternehmen von Adolf Schwarz, einem Verwandten, der auch aus Losiatz stammte. Sie lebten in sehr bescheidenen Verhältnissen. Zu Beginn des Jahres 1939 versuchten sie zusammen in die USA zu flüchten. Leopold Fischbach, Sohn von Moritz und Amalie Fischbach, berichtet über das Schicksal seiner Eltern. Ich selbst habe Wien am 15. September 1938 verlassen und habe gleich nach meiner Ankunft in den USA einen Kredit von $1.000 aufgenommen, damit ich Visa nach Kuba bezahlen konnte. Meine Eltern schifften im April 1939 ein. Das Schiff, die St. Louis, wurde später Schiff der Verdammten genannt. Die kubanische Regierung hatte die Visa nicht anerkannt und ließ die armen Menschen nicht landen, auch Amerika nicht. Sie mussten zurück nach Europa, wo meine Eltern nach Südfrankreich gelangten. Mein Vater wurde kurz darauf in Gürs interniert. Nach seiner Freilassung war meine Mutter bereits im nazibesetzten Gebiet. Er starb im Mirabeau-Spital im Alter von 51 Jahren. Meine Mutter wurde im Jahre 1941 nach Auschwitz verschleppt und ist in den Gaskammern umgekommen. Der Sohn Leopold Fischbach lebt heute in Florida.